1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich hoffe, dass ihr gestern gut in den Schlaf gekommen seid. Nun sind wir wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, heute mit einer freien Themennacht. Heute könnt ihr zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Erika. Und Erika ist 60 Jahre alt. Hallo Erika. Hallo Domian, ja. Schönen guten Morgen. Ja, schön, dass du da bist. Super, dass ich durchgekommen bin, gleich beim ersten Mal. Siehst du, du bist ein Glückskind. Ja, immer deine Sendung geguckt, aber nie was zu sagen gehabt. Aber jetzt hast du was zu sagen. Jetzt ist der Ruhrpott da. Mann, jetzt bin ich aber gespannt. Es geht eigentlich um das Thema von gestern. Ah, ich hab's mir schon gedacht, dass heute einige Nachklappe noch kommen. Jawohl. Ja. Und zwar ist meine Tochter da auch immer so ein bisschen dran interessiert, weil wir selber auch schon mal merkwürdige Erlebnisse hatten. Mhm. Und wir haben uns dann mal gemeinsam bei meiner Tochter hingesetzt und nach diesem Bild gesehen, was du gestern gezeigt hast. Genau, also gestern, vielleicht kurz erklärt, die gestern nicht dabei waren. Gestern war das Thema übernatürlich. Hatte einen Anrufer, der hat ein Foto gemacht in Palermo, wo hunderte von Mumien in Katakomben ausgestellt sind. Genau. Und er hat ein Kind fotografiert, das in einem Glassarg liegt, schon seit hunderten von Jahren. Und auf diesem Foto meinte er, ein Gesicht fotografiert zu haben, was ich nicht gesehen habe, als man mir das hier reingebracht hat. Ne? So war die Vorgeschichte von gestern. Genau. Ja. Wir haben dann dieses Foto abgerufen. Konnte man im Internet machen, genau. Und haben also ganz deutlich Umrisse eines Mannes gesehen. Guck mal, da hast du es gesehen und ich habe es nicht gesehen. Meine Tochter, genau wie ich, sofort auf die Stelle gezeigt. Die Umrisse eines Mannes. Eines Mannes. Also die Gesichtszüge eines Mannes. Meine Tochter hat dann einen Moment gesessen und hat gesagt, ganz einfach, Mama, ich möchte jetzt wissen, wem gehörte dieses Kind? Ich möchte wissen, wer der Vater war. Ja. Ich habe dann gesagt, okay, ruf ab. Und da sie sehr gewitzt ist in solchen Dingen, ruckzuck hatten wir den General Mario Lombardo. Aha. Das war der Vater dieses Mädchens. Wann haben die gelebt, ungefähr? Das war 1920 soll die Kleine verstorben sein, mit nicht ganz 2 Jahren. Ja. Und dieses Kind ist vorher sehr krank gewesen. Ja. Und der Vater war aber nicht anwesend. Mhm. Der war außerhalb, konnte also dieses todkranke Mädchen weder in der Erkrankung begleiten, noch beim Tod dabei sein. Das ist ja gruselig und pfiffig zugleich. Er hatte dann einen Freund gebeten, der ein neues Verfahren entwickelt hatte, Leichen haltbar zu machen, dass er sich darum kümmert. Mhm. Und dann hat meine Tochter dieses Bild rausgeholt und dagegen gestellt, gegen diese Aufnahme mit dem Mädchen und diese schemenhafte Umrisse dieses Mannes. Mir wird ganz flau, sag bloß. Ja, mir ist auch. Die Nackenhaare standen uns zu Berge. Jetzt sag bloß, das ist... Und dieser Mann hat Ähnlichkeit. Jetzt schreiben mir meine Mitarbeiter gerade hier wieder rein, so wie gestern, dieses Foto liegt bei uns vor. Ja. Von Herrn Lombardi. Ja. Das ist aber nicht der vom Tanzen, ne? Nein, um Gottes Willen. Ja. Also man denkt an alles andere, nur nicht an Tanzen, wenn man die Aufnahme sieht. Danke, Marc. Marc Struck, mein Redakteur, bringt es mir rein. Und ich sehe in der Tat jetzt hier vorne ein Foto von einem Mann, offensichtlich aus fernen Zeiten. Ich kann es ja mal in die Kamera halten. Kann man so ganz gut erkennen, ne? Ja. Genau. Aha. Und ihr habt jetzt verglichen die Augenpartie hier von diesem Mann mit die Nase und so, und das war es. Ganz genau. Na, das ist aber gruselig. Und es ist einfach für unser, meine Tochter sagt, es ist ihr Vater, der auf sie achtet. Könnte es nicht ganz einfach sein, dass sich dieses Kind liegt ja in einem Glassarg. Ja, habe ich auch dran gedacht. Dass eine Spiegelung, ja, genau, ganz ja, genau. Dessen, wer da anwesend genau. war. Aha. Kann ich mir nicht denken, denn die Mundpartie ist so spezifisch, wenn man die vergleicht. Ich zeig's nochmal in die Kamera. Für die Hörer am Hörfunk kann man das nicht so groß erklären. Es ist halt ein Foto, was über 100 Jahre alt ist. Oder? Wobei ich sagen muss, dass da dieser General nicht bärtig ist und auf dieser schemenhaften Abbildung ja? neben diesem Kinderseil ja? ist eigentlich ein Mann mit Bart zu sehen. Also es wird schon aber doch noch die Ähnlichkeit ist, die ist gravierend. Da. Das heißt, der Vater, der tote Vater, wacht über dem toten Kind. So haben wir die Geschichte aufgenommen. Vielleicht will der tote Vater auch gar nicht, dass irgendwelche Touristen das Kind fotografieren. Ist unser Gedanke auch. Ne? Könnte sein. Und es ist einfach, die Sache hat mich so angesprochen, weil wir vor nicht 2 Jahren, also das sind jetzt 2 Jahre, eine Geschichte, eine Begebenheit hatten, mein Mann ist gestorben. Nach 6-jähriger Pflegezeit. Ich habe meinen Mann zu Hause gehalten. 6 Jahre ist natürlich eine ganz schwere Leidenszeit. Ja, der ja. war also Pflegestufe 3. Was hat er für eine Krankheit? Das ist passiert nach einer Herzoperation. Und das Versprechen zwischen mir und meinem Mann war immer der, dass keiner von uns beiden je ins Heim muss. Die Pflege wird von dem Partner und auch familiär aufgefangen. Und dieses Versprechen hast du gehalten? Das habe ich voll gehalten. Du hast ihn 6 Jahre gepflegt? 6 Jahre lang gepflegt. Vor 2 Jahren ist er gestorben? Vor 2 Jahren ist er gestorben. Und da ist auch irgendetwas passiert? Da war einfach dieses Versprechen da, dass ich gesagt habe, im Zeitpunkt des Todes bin ich auch an deiner Seite. Und das war die letzte Woche, die er lebte. Und ich war so erschöpft, weil ich Tag und Nacht nur noch am Bett war, am Krankenbett. Das stand im Wohnzimmer, weil er bis zuletzt an allem teilhaben sollte. Ja. Dass ich gesagt habe, Sigi, bitte, ich muss mich jetzt eine Viertelstunde übers Bett legen. Wir haben einen ganz kleinen, absolut ruhigen Hund, der von Stund an, als mein Mann das Pflegebett hatte, das Nebenbett vom Papa quasi übernommen hat. Der schlief da jeden Abend vollkommen ruhig. Aber in der Nacht, als mein Mann starb, hat der mich quasi aus dem Bett rausgeprügelt. Der hat sich bemerkbar gemacht. Immer wieder auf mich rum. Immer wieder auf mich rum. Und geknurrt und gemacht. Dass ich einfach gesagt habe, jetzt bist du wieder wach. Erika, geh zu deinem Mann. Ich bin zu meinem Mann ans Krankenbett. Unser Hund hat sich unten eingerollt, weiter geschlafen. Und innerhalb von 10 Minuten war mein Mann für immer eingeschlafen. Das ist ja eigentlich eine rührend schöne Geschichte. Ja, aber noch schöner ist, ich bin dann runter, wollte zu meiner Tochter. Und wie ich bei ihr nachts um 2:50 die Tür aufmache, kommt meine Tochter mir im Korridor entgegen und sagt, kann es sein, dass der Papa gerade für immer eingeschlafen ist? Das heißt, sie hat es auch irgendwie bemerkt. Gefühlt. Oder gespürt. Die sagt, ich bin wach geworden und habe einfach nur gedacht, du musst mal rauf zu Mama und Papa. Ich glaube, dass man das sehr oft hat bei engen familiären Verhältnissen oder engen Beziehungen zwischen Menschen, dass die Lebenden das Sterben spüren. Ja. Oder mit Tieren genauso. Das kann ja ganz genauso sein, dass das Tier das irgendwie gewittert hat und es eine Verbindung zwischen deinem sterbenden Mann und dem Tier gab. Irgend sowas. Genau. Ja. Das war einfach eine wunderschöne Erfahrung, dieses Versprechen meinem Mann gegenüber auch halten zu können. Das finde ich wirklich toll. Das heißt, du hast 2 ganz große Versprechen gehalten. Ja. Du hast ihn gepflegt, du bist bei ihm an seiner Seite gewesen, in eurer Wohnung. Und du warst bei seinem Sterben dann auch in der letzten Minute dabei. Bis zuletzt dabei. Das ist toll. Liebe Erika, Aber in Sachen Aufklärung des Fotos, vielen Dank. Ja. Da werden dir viele Leute jetzt dankbar sein. Ich bin sicher, dass Tausende jetzt gucken werden und das vergleichen. Und ich bin auch der Meinung, dass es allen ähnlich ergehen wird. Ja. Denn wir, meine Tochter und ich, wir haben uns wirklich nur angeguckt und haben gesagt, man soll nicht alles von der Hand weisen. Es wird mit Sicherheit Dinge zwischen Himmel und Erde geben, die man einfach vielleicht jetzt noch nicht, wie du schon gestern so gut gesagt hast, erklären kann. Mhm. Aber vielleicht irgendwann mal. Genau, vielleicht irgendwann mal. Auf jeden Fall hat dieses Gespräch, so auch das mit Walter gestern, sehr großes Aufsehen erregt. Ja, und, ich wollte ja eigentlich mein Gespräch heute damit anfangen. Bei mir kannst du nicht mit Erzengeln reden. Ja. Aber ich habe gedacht, lass dieses Koddermaul aus dem Ruhrgebiet weg und sprech ganz einfach vernünftig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt die Auswahl hätte zwischen dem Erzengel und dir, würde ich dich nehmen. Ja, wenn du mich wieder mal brauchen solltest, ruf mich an. Das ist ein Wort. Immer das gerne. Ist das vereinbart. Liebe Erika. Und an alle ganz, ganz liebe Grüße und einen ganz besonderen Gruß an dich, Domian. Vielen Dank. Von meiner 80-jährigen Schwester, die dich, wann immer sie die Gelegenheit hat, und es ist ein lieber Pfleger im Altenheim da, ja. Dann verlangt sie, bitte, bitte, macht mir den Domian an. Und dann hinterher ruft sie, ihr könnt ausmachen, ist Ende. Wie heißt denn die Schwester mit Vornamen? Hilde. Hilde, dann grüßen wir mal ganz, ganz herzlich die nette Hilde, die Schwester von der Erika. Dankeschön. Erika, alles Liebe, alles Gute. Alles tschüss. Gute auch für euch. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere, was ist das? Es ist unsere Telefonnummer, unter der ihr uns kostenfrei erreichen könnt. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Jetzt kommt eine junge Dame mit dem schönen Namen Waltraud. Die junge Dame ist 27. Guten Morgen, Waltraud. Guten Morgen, Domian. Hallo, Waltraud. Was ist denn dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich habe eine seltene Erkrankung, die heißt Morbus Wegener. Morbus Wegener. Ich weiß nicht, ob du davon ja, habe ich schon mal gehört. Ich weiß im Moment aber nicht genau, welche Auswirkungen diese Krankheit hat. Ist das eine Autoimmunerkrankung? Das ist eine Autoimmunerkrankung, genau. Mein Immunsystem läuft falsch. Also es reagiert über und greift den eigenen Körper an. Wo greift es den Körper an? Es kann überall passieren. Es kann vor allem in den Lungen, in den Nieren, die ganzen Atemwege, die Nase, in dem Kopf, in den Stirnhöhlen. Es kann wirklich überall passieren. Und in welcher Haut? Ja, und in welcher Form greift der Körper diese Organe zum Beispiel an? Da bilden sich dann Granulome. Granulome sind? Ja, was sind das? Was ist das? Ja, wie kleine, man kann sagen, wie kleine Geschwürchen so. Ja, ja. Bei mir sind ja, also ich habe, bei mir hat es angefangen mit den Beinen. Mhm. Ich habe, am Anfang hatte ich zwei starke Erkältungen, die ich noch nie so schlimm hatte. Mhm. Und dann zwei Wochen später habe ich dicke, fette Beine gekriegt, ganz dunkle Flecken. Und irgendwann sind dann so Bläschen und Geschwüre entstanden. Mhm. Also alles nach einer Zeit halt. Du bist jetzt 27, wie lange hast du die Erkrankung schon? Das habe ich letztes Jahr im Juli hat das angefangen. Da habe ich gerade eine neue Ausbildung angefangen. Mhm. Und jetzt, wo tritt die Krankheit überall auf bei dir? Also bei mir an den Beinen, in der Nase und Weichteile. Weichteile also heißt? Im Mund habe ich oft Stellen. Ja. Ja. Also Lunge und Niere sind in Ordnung, deswegen bin ich ja eigentlich ganz froh, weil es kann ja auch viel schlimmer ausgehen. Ja. Ist das verbunden auch mit starken Schmerzen? Ja, also weil mein Bein vor allen Dingen ganz offen war. Also am Ende war es dann wirklich so schlimm. Also hier in Kassel im Krankenhaus, da konnten sie es nicht wirklich behandeln. Und ich bin ja dann nach Mannheim in eine andere Klinik und es war dann vor 3 Monaten ungefähr war es so schlimm, dass ich Morphium gekriegt habe und das einfach nicht mehr ausgehalten habe. Beschreib doch mal den Zustand der Beine. Du sagst, die waren ganz auf. Ja, also eine große Wunde war 17 Zentimeter groß und dann viele kleine. Das also heißt, am Ende sah mein Bein gar nicht mehr aus wie ein Bein. Die Haut ist eigentlich ganz aufgeplatzt und da sind Geschwüre entstanden. Ja, ich habe richtig tiefe Wunden auch. Hm. Das waren so richtig, ja, ist richtig tief geworden, richtig groß, ja. Also laufen ging fast gar nicht mehr. Also nur unter starken Schmerzmedikamenten. Ich war gar nicht mehr so wirklich da am Ende. Mhm. Was für meine Kinder natürlich auch alles ganz schwer war. Ach, du hast Kinder? Ja, ich habe 2 Kinder. Wie alt sind die? Die sind 5 und 6. 5 und 6, mhm. Ja, ist das denn gerade in die Schule gekommen. Ist das denn mit den Beinen jetzt wieder einigermaßen verheilt? Ja, also jetzt, seitdem ich hier in Mannheim in der Klinik bin, jetzt kriege ich eine andere Behandlung, eine starke Cortisontherapie. Habe ich ja schon das ganze Jahr lang gekriegt, aber jetzt ein anderes Cortison, was höher dosiert ist. Mhm. Und Cyclosporin nennt sich das. Das ist jetzt ein ganz starkes Immunsupprimin, was mein Immunsystem komplett runterfährt auf null. Rufst du jetzt aus einer Klinik an? Ja, ich bin jetzt in der Klinik gerade. Ach so. Und wie lange bist du jetzt schon in einer oder in Kliniken überhaupt? Seit letztes Jahr August überhaupt. Und jetzt gehe ich aber nur zur Therapie hierher, immer nur für 3 Tage. Wer kümmert sich denn dann, wenn du so viel unterwegs bist in Sachen Krankheit, um deine Kinder? Die Oma, aber das ist die Mutter von meinem Ex. Das funktioniert so. Ja, da bin ich auch sehr froh, ja. Mhm. Das klang ja nur sehr dramatisch in den Beinen. Ist das so dramatisch auch im Mund? Nee, so schlimm ist es im Mund nicht. Und in der Nase ist es zum Glück auch nicht so schlimm. Das Schlimmste ist einfach das Bein. Aber das Erschreckende an dieser Erkrankung... Ja, das Erschreckende an der Erkrankung ist ja, dass die eben, so habe ich es gerade verstanden, auch nach innen schlagen kann und Lunge, Nieren und so etwas zum Beispiel auch angreifen kann. Ja, man muss halt echt schauen, seinen Körper zu kennen und jedes kleinste Zeichen irgendwie kann immer was sein. Kann man diese Erkrankung heilen? Nein, das kann man nicht heilen. Man kann sie nur durch ähnliche Behandlungen, wie du sie gerade beschrieben hast, etwas stoppen oder manipulieren. Genau, etwas stoppen. Man kann sie dann stoppen. Die Ärzte sagen immer, wenn eine Remission eingetreten ist, dann kann man eine ganze Weile Ruhe haben. Mhm. Aber das kommt immer ganz drauf an. Das heißt, von Patient zu Patient ist es komplett unterschiedlich. Auch die ganze Krankheitsgeschichte fast. Es treten viele Ähnlichkeiten natürlich auf, aber es ist komplett unterschiedlich. Das heißt, da hängt immer jetzt, seitdem du die Diagnose weißt, so ein Damoklesschwert über dir, dass vielleicht von heute auf morgen irgendwas wirklich noch Dramatischeres passieren könnte, als schon passiert ist. Ja, das kann natürlich sein, ja. Wie hoch ist die Lebenserwartung bei dieser Erkrankung? Man kann mit einer guten Therapie, hat man eine genauso hohe Lebenserwartung wie andere auch. Das ist ja schon mal tröstlich. Das habe ich so im Internet gelesen. Ich habe mich halt viel informiert. Mhm. Also ich musste mich auch viel selber informieren, weil die Ärzte in Kassel, die konnten mir gar nichts sagen eigentlich darüber, nicht wirklich. Mhm. Am Anfang wusste ich auch nichts darüber. Das heißt, man kann hoffen, dass du so gut über die Zeit kommst. Man kann hoffen darauf, dass es vielleicht irgendwann doch eine Therapiemöglichkeit gibt, vielleicht auch durch die Gentechnologie, dass man irgendetwas entdeckt und dass vielleicht in 10, 20 Jahren man einfach ein Gen umprogrammiert und die Krankheit weg ist. Könnte ja sein, das vielleicht. Das wäre natürlich toll, ja. Dass es so gehen würde. Du bist alleinerziehend, Also seit 3 Jahren jetzt. Ich hatte jetzt auch vor kurzem einen Freund. Aber der ist, glaube ich, auch damit nicht klargekommen mit der Erkrankung. Ach so, der Freund ist weg. Obwohl mit das hier, ja, der hat von einem auf den anderen Tag Schluss gemacht. Ich weiß nicht wieso. Ich hatte gar keine Ahnung. Was mir aber auch sehr viel Kraft gegeben hatte. Das war schön, einfach mal wieder jemanden da zu haben. Das glaube ich. Der einfach nur neben mir ist und für mich da ist und mitzuhört. Betrifft diese Krankheit auch beispielsweise die Geschlechtsorgane? Nee, gar nicht. Das nicht, das ist schon mal gut. Nee, das gar nicht. Mensch, Waltraud, also diese Art von Erkrankung, so wie du es jetzt geschildert hast, das hatte ich noch nicht gehört. Ja, würde mich ja mal interessieren, ob irgendwelche Hörer das kennen oder Patienten das mitgehört. Ja, hast du dich immer schlau gemacht? So, ob es ja, selbst also ich habe viele im Internet kennengelernt. Mhm. Auch ich bin ja auch in die Klinik gekommen durch eine Frau, die das ganz schlimm hatte, die auch 5, 6 Jahre Chemo durchgemacht hat und die ein Buch darüber geschrieben hat. Und die hat mich hier weitergeleitet. Und ich habe halt... Es gibt halt so viele Gruppen und da habe ich halt ein paar kennengelernt, mit denen ich übers Internet Kontakt habe. Ah ja. Und persönlich habe ich mal eine Patientin hier das letzte Mal in der Klinik kennengelernt. Das heißt, wenn die Erkrankung stark fortgeschritten ist, geht man auch mit Chemotherapien vor? Ja. Mhm. Also eine, die ich kennengelernt habe, die kriegt seit 2 Jahren Chemo und ist kein Ende in sich. Frage zum Schluss, wie hast du denn das damals eigentlich bemerkt? Was hat sich im Körper gezeigt, dass du dich hast untersuchen lassen? Ich habe halt immer mit mir stimmt was nicht. Ja, die Beine, das war ja mit den Beinen. Mhm. Aber ich habe auch immer gemerkt, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich habe auch den Ärzten im Krankenhaus gesagt, mit mir stimmt was nicht. Mein Herz rast, meine Nase blutet die ganze Zeit, die konnten damit nichts anfangen. Mhm. Und dann beim dritten Mal haben sie festgestellt, dass ich ein riesen Loch in der Nasenscheidewand habe. Mhm. Ist ja klar, dass die dann alles blutet. Ist diese Krankheit selten? Die ist selten, ja. Das heißt, also im Internet steht, von 100.000 Menschen erkranken 6 Leute. Ah ja. 6 Menschen. Dann ist es wahrscheinlich auch schwierig, erstmal dann an einen Arzt oder in eine Klinik zu kommen, die dann auch die entsprechende Diagnose stellen kann. Ja, also die haben ganz, ganz viel falsch gemacht. Mhm. Ganz viel falsch gemacht. Auch mit dem Cortison, die haben das komplett runterdosiert. Das ist der größte Fehler, den man bei der Krankheit machen kann. Aber du bist jetzt in guten Händen. Ich bin jetzt in sehr guten Händen. Das ist prima. Gut, Waltraud. Ja. Also sollte sich jemand melden, der Kontakt mit dir haben möchte, das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Wir drücken dir die Daumen, dass die Krankheit ruht und wenn dann nur ganz, ganz wenig sich entwickelt und dass vielleicht irgendwann doch ein Therapieverfahren entwickelt wird. Ja, vielen, vielen Dank. Alles Gute von Herzen und komm bald nach Hause aus dem Krankenhaus, das wünsche ich dir. Ja, und du hast eine tolle Sendung, du hast eine super tolle Sendung. Dankeschön, Waltraud. Und tschüss. Ein Autogramm hätte ich gerne. Sehr gerne, rufen wir dich nochmal an. Alles Gute, okay, tschüss. Alles klar. Dankeschön, tschüss. Und hier ist Jens. Jens ist 37. Guten Morgen, Jens. Guten Morgen, Jürgen. Ich habe ein Problem bzw. eine Erfahrung gemacht, die ich nicht unbedingt wieder erfahren möchte. Erzähl mal. Es war Millennium, Silvester, Millennium, 2000. Mhm. Und da war ich auf einer Silvesterparty, war wunderbar, war perfekte Party, alles. Und dann stand ich mitten auf der Tanzfläche und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Plötzlich? Plötzlich. Und dann lief es mir eiskalt den Rücken runter. Mhm. Mir kam ein kalter Schauer um mich rum. Es war ganz komisch. Und dann sagte eine Stimme von irgendwoher, also nicht direkt jetzt, aber irgendwoher habe ich eine Stimme gehört, die sagt mir, ich muss jetzt sofort nach Hause, sofort los. Und dann bin ich auch los und dann ging ich an mein Auto und dann sah ich gegenüber an der Straßenseite standen zwei Mädchen, ca. 15 Jahre alt, die getrennt hatten. Mhm. Und dann dachte ich mir auch, die sind nicht ganz sauber. Ich fuhr dann rüber, hab die angesprochen und hab dann gesagt, was ihr da macht, ruft zu Hause an, lasst euch abholen von euren Eltern, aber hört auf mit Trampen. Mhm. Letztendlich hatte ich sie mitgenommen, in der Hoffnung, dass das alles wunderbar geht, dass sie sicher heimkommen. Ja. Wollten die in deine Richtung auch? Ja, die 10 Kilometer Umweg, aber das macht ja nichts. Die Hauptsache, die kamen gesund und so nach Hause. Mhm. Auf der Fahrt sagte ich denen dann, dass sie das auf keinen Fall mehr machen sollen. Das Trampen? Nicht mehr Trampen. Mhm. Und auf keinen Fall nie wieder in ein Auto steigen sollen. Mhm. Und dann hatte ich ihnen noch gesagt, dass sie an diesem Abend zusammen in einem Bett schlafen sollen. Das war eine Freundin von der einen, die wohnte halt irgendwo anders in dem Ort, aber ein paar Straßen weiter. Du hast den Mädels empfohlen, dass sie in der Nacht in einem Bett schlafen sollen? Soll nicht in einem die Bett eine, schlafen? Die eine soll nicht nach Hause laufen. Sie sollen in einem Bett schlafen. Das war nachts um 12:30. Also sie sollen doch in einem Bett schlafen? Sollen in einem Bett schlafen. Und dann hatte ich sie nach Hause gefahren, beide sind ausgestiegen und sie hatten mir versprochen, dass sie es tun. Sie werden nicht, die eine wird nicht nach Hause laufen, sondern sie werden beide in einem Bett schlafen. Das hast du den Mädels so empfohlen? Genau. Weißt du, warum du denen das empfohlen hast? Kommt. Kommt. Aber es kam so aus dir heraus, diese Empfehlung. Ich habe denen das 20, 30 Mal erzählt, sie sollen heute Nacht in einem Bett schlafen. Okay, erzähl mal weiter. Okay, ich hatte sie abgeladen, ich fuhr nach Hause, bin schlafen gegangen, morgens Kaffee getrunken, Radio angemacht, kam eine Meldung im Radio, heute Morgen wurde ein 15-jähriges Mädchen tot aufgefunden. Dieses eine Mädchen hatte ich im Auto, sie lief nach Hause. Mhm. Ich hatte dieses Mädchen eigentlich retten müssen. Ich habe diesen Mord indirekt vorhergesehen. Tja. Also das heißt, die Mädchen haben sich nicht an deinen Ratschlag gehalten? Das eine Mädchen, ja, sie lief nach Hause. Du hattest eigentlich gesagt, die sollen zusammen zu einem nach Hause gehen und in einem Bett schlafen. Genau. Das war deine Botschaft an die Mädchen. Ja, und das hatte ich ihr. Daran haben die sich nicht gehalten. Das eine Mädchen ist trotzdem alleine dann zu sich nach Hause gegangen oder wollte nach Hause gehen. Genau. Wurde von einem Familienvater, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, mit 40 Messerstichen regelrecht abgeschlachtet. Das war kurz danach, nachdem ich dann wieder weg bin. Also es ging vielleicht um 20, 30 Minuten. Das heißt, du hast quasi während der Silvesterfeier auf der Tanzfläche eine Aufgabe bekommen. So. Von wem oder was auch immer. Genau. Du konntest dich nicht bewegen plötzlich mehr. Und ich stand da, mir wurde es ganz komisch, mir lief es eiskalt über den Rücken und irgendwie umkam mich eine Kälte. Und dann eine Stimme, wo gesagt hat, ich soll sofort nach Hause, es wird was Schreckliches passieren. Als du in dem Auto saßt und den Mädchen das gesagt hast, die sollen in einem Bett schlafen, hast du dich darüber gewundert, dass du das sagst, dass das aus dir so herauskam? Als ich die Mädchen am Straßenrand gesehen hatte, dann wurde es mir klar, warum. Da wurde es dir klar, warum sie in einem Bett schlafen soll? Nein. Ja, dass ich den Mord verhindern musste, eigentlich. Ach, das war dir da, während der Autofahrt, hast du schon an einen Mord gedacht? Das war eigentlich eine Eingebung, wie auch immer. Ich habe es gerade so verstanden, dass es quasi aus dir heraus gesprochen hat, ohne dass du dir Gedanken darüber gemacht hast, was du da sprichst. Doch, ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht. Aber dann denkt man doch über sich nach, hä, was rede ich denn hier? Wieso? Ja, schon, das kam dann alles hinterher. Verstehe. Das ist ja auch sehr, sehr gruselig. Und das Thema von gestern eben, es gibt Dinge, die man eigentlich nicht erklären kann. Hast du denn in deinem Leben vorher oder nachher nochmal so etwas Eklatantes erlebt? Ja, und zwar diese Jahrhundertflut, dieses Drama an Weihnachten 2005. Ein Tsunami. Tsunami. Da war ich zu Hause, vorm Fernseher, und plötzlich kam mir ein Bild, wie ein Film lief das ab vor meinem Auge. Da sah ich Leute schreiend vom Strand wegrennen. Und am anderen, es war vorher, Tag vorher. Und am anderen Morgen kam das daneben. Nochmal zu den Kindern, zu den jungen Mädchen zurückzukommen. Die kanntest du persönlich vom Ansehen nicht? Es gab keinerlei Verbindungen deiner Person zu dieser... Nein. Nicht. Was hast du denn, wie hast du dich gefühlt am nächsten Morgen, als du diese Nachricht in den Nachrichten dann gehört oder gelesen hast? Ich war gelähmt. Ich war geschockt. Und ja, ich bin dann natürlich sofort zur Polizei und habe das dann erzählt. Und nach 3 Tagen haben sie einen Täter gefasst. Ein Familienvater mit 2 Kindern. Hast du der Polizei diese Geschichte auch so erzählt, wie du sie uns gerade erzählt hast? So nicht. Weil die hätten dich wahrscheinlich für ein bisschen für Bekloppte gehalten. So ist es, ja. Ja. Aber immerhin warst du ein wichtiger Zeuge, weil du sie noch gesehen hast und vielleicht als Letzter gesehen hast. Richtig. Wenn man so, also das finde ich schon, das würde mich auch ziemlich aus den Schuhen hauen, wenn ich so etwas erleben würde. Ja, hat sich dein Leben seitdem irgendwie verändert? Ja, völlig. Inwiefern? Ja, dass ich nachdenklich wurde und dass mein Leben komplett anders, oder dass ich anders lebe eigentlich. Wie lebst du anders? Was hat sich... Ja, halt von man macht ja auch in der Laufe der Zeit, lernt man dazu und man verändert sich auch so schon. Aber das hat mich geprägt, sagen wir mal so. Bist du ein ernsterer Mensch geworden dadurch? Ja, ein bisschen schon, ja. Ja. Gut, dann kam ja noch die Erfahrung mit dem Tsunami. Ja, das war dann, ja. Wenn man so etwas erlebt, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, eine Begabung ist das nicht, wenn man in so etwas hinein involviert wurde, sage ich mal, ganz neutral, hat man da nicht, oder hast du nicht Angst, dass das immer wieder, oder dass es wieder passieren kann? Ich würde anders handeln. Du würdest anders handeln? Ich würde anders handeln. Wenn ich das noch einmal, es ist ja so, das Mädchen hätte ich eigentlich retten können, wenn ich die 2 Mädchen festgehalten hätte. Ja gut, aber... dann sieht es aber nachher anders aus mit der Polizei. Ja genau, das kann man ja auch nicht machen. Ja, es ist halt, ich sage ja, es gibt Dinge, die man nicht erklären kann. Die passieren, aber man kann sie nicht erklären. Genau so etwas wird natürlich nie wieder passieren. Aber ich meine, hast du nicht Angst, dass du nochmal so etwas, das ist ja etwas Übernatürliches gewesen, dass du nochmal so etwas Übernatürliches empfindest oder erlebst? Angst habe ich keine. Keine Angst davor? Weil es waren ja beides mal jetzt schreckliche Ereignisse, die du quasi, mit denen du zu tun hattest oder vorhergesehen hast zumindest. Ja, es gibt noch was. Es gibt noch was? Ja, und zwar war ich gerade vorm Einschlafen, ich war noch wach. Und dann sah ich, sah ich, wie ein Flugzeug mit 300 Passagieren oder 400 Passagieren abstürzt und alle Leute tot. Und ich wohne am Friedhof, ich muss das anders erzählen. Ich war am Einschlafen, ich war aber noch voll da, ich war wach und ich wohne am Friedhof. Und ich habe dann das Flugzeug gesehen, dass es abstürzt und auf den Friedhof stürzt und alle tot. Und das kam dann auch nächsten Morgen, stürzte irgendwo eine Maschine ab und alle tot. Irgendwo auf der Welt? Ja. du zögerst gerade? Ja. Irgendwo, also nicht in Deutschland? Doch, in Deutschland. In Deutschland? Ja. Mit so viel Toten, ein Flugzeugabsturz? Kann ich mir... Warte mal, ich kann das jetzt... Ich bin jetzt gerade ein bisschen durcheinander. Warte mal, warum war das? Ist halt zu lange her. Ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern. War das denn vor... Also schon dran erinnern, aber halt... Ja. War das denn vor dem Vorfall mit den Mädchen? Danach. Danach, also kann ich mich jetzt, ehrlich gesagt, nicht erinnern, dass es in Deutschland so ein... Ja, klar, ja, das war, ja, ich sag, ich kann mich nicht erinnern, dass es in Deutschland in der Zeit danach, dann nach 2000, so einen großen Flugzeugabsturz gab mit so vielen Menschen. Aber, okay. Ja, das war jetzt gerade ein Fehler von mir, das war, ja, irgendwo. Okay, belassen wir es mal dabei. Die eine Geschichte war ja für dich schon... Natürlich auch schlimm genug mit den Mädchen. Ja. Du hast auf jeden Fall keine Angst davor, dass dir so etwas passiert, offensichtlich. Was mich wundert, ich hätte Angst. Ich würde anders reagieren. Na gut, aber es wird ja nicht genau dasselbe wieder vorfallen. Ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen gerade. Gut, Jens, dann danke ich dir für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute. Ja, vielen Dank. Gerne, auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50, 50. Jetzt haben wir Heinz hier und Heinz ist 85 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt bin ich auf Sendung. Jetzt bist du auf Sendung, ganz genau. Schön, dass du da bist, Heinz. Ja, hallo. Um was geht es bei dir? Naja, ich habe schon berichtet, meine Frau, die will keinen Sex mehr. Wie alt ist die Frau? Die ist jetzt 72. Ja. Und ich bin 85. Aber du möchtest immer noch Sex. Immer noch, ja. Lässt das nicht... ich hab nicht das Gefühl, dass es jetzt nicht mehr klappen sollte, nicht? Denn, wie gesagt, ich bin irgendwie noch vital und... Ein rüstiger, Herr. Bekannte schätzen mich so, wenn sie mich zum ersten Mal sehen, auf 70, ja, also vom Habitus her. Also noch ein junger Spund. Denken die dann? Ja. Ja. Sicher. Nee, nein, was ich fragen will, das ist ja eine ernste Überlegung. Nimmt das sexuelle Interesse nicht im Laufe des Älterwerdens lässt das nicht nach? Ja, sicher, das lässt nach, aber wie gesagt, bei dem einen mehr, beim anderen weniger. Mhm. Und das heißt, du hast dein Standvermögen noch ab und zu ordentlich? Ja. Oder benutzt du Pillchen, Hilfsmittel? Nö. Was ja nicht schlimm wäre, wenn man das in dem Alter nehmen. Ich komme immer noch ohne aus. Ja. So, jetzt ist deine Frau 72 und die hat keine Lust mehr. Wie lange bist du mit deiner Frau verheiratet schon? Über 40 Jahre. Oh. Und sie hat überhaupt keine Lust mehr? Ja. Nö, also, aber nicht etwa, dass es irgendwie so zum Streit gekommen wäre oder so, oder dass jemand da versucht hätte, aus der Ehe auszubrechen. Mhm. So ist es nicht, sondern sie hat so gesagt, nö, also jetzt, nö, sie will nicht mehr. Und sie ist an und für sich auch, sie wirkt auch jünger, sie ist sehr sportlich lebhaft und also... Und habt ihr eine gute Ehe geführt? Ja, was sicher, ja. Ja. Das ist ein ernsthaftes Problem. Ja, eben. Weil sie offensichtlich... Darum habe ich mich ja jetzt an dich gewandt. Ja, das ist aber, da ist guter Rat wirklich teuer, weil wenn deine Frau wirklich, was man dann ja auch glauben... Ich muss noch was anderes vorher fragen. War denn vorher so euer Sexleben für dich gut und in Ordnung? Ja, allerdings war ich immer, wie sagt man so schön, der fordernde Teil, ja. Ja. Meine, sie ist nie an mich herangetreten, wenn sie irgendwie das im Bedürfnis hatte, sondern... Also warst du der Aktive und derjenige, der gerne immer wollte? Ja. das war ich. So, ja. Kann man ja vielleicht dann auch verstehen, wenn sie jetzt in ihrem Alter, das ist ja bei jedem Menschen anders, aber dass sie einfach, dass die Sexualität oder die Lust nach Sexualität erloschen ist. Das kann ja sein. Ja. Da kann man ja niemanden zu drängen. Ja, den Eindruck habe ich auch. Meine wir führen nach wie vor eine harmonische Ehe. Mhm. Das ähnelt mehr einer WG. Aber geht denn so ein bisschen kuscheln und streicheln noch? Nö. Auch nicht mehr? Auch nicht, nö. dafür. Ach, das will ja, ich hatte dann mal so ein paar Versuche gestartet, damals so irgendwie mal sie zu umarmen und dann war irgendwie da ein bisschen zu kuscheln, zu drücken oder sowas. Du hast sie dann so abgewehrt, aber ohne Kommentar, nicht so. Also auch nicht aggressiv? Nö. Einfach keine, die hat einfach keine Lust. Nö. Da ist einfach nichts mehr los. Ja, ist der Ofen aus, wie man so sagt. Wahrscheinlich. Weißt du, ich glaube fast, dass du dich dann auch jetzt in der Situation damit abfinden musst. Du kannst die Frau ja nicht dazu drängen. Wenn sie nicht mehr will, dann will sie nicht mehr. Ja, naja, sicher, das ist zu der Erkenntnis langsam auch gekommen. Absolut, ja. Ja, da musst du dir selbst behelfen. Ja. Denn du willst, oder gibt es abwegige Gedanken, dass du ihr fremdgehen willst? Nee, ich liebe meine Frau noch und ist nicht so, dass ich nun jetzt irgendwie da die Augen aufhalte, um eine Freundin mir anzulachen. Das ist mir auch zu blöd, denn meine, wenn ich da als als Opa da und mich da an jemanden ranrobben sollte, da um das ist da auch nicht so leicht. Naja, also das müsste denn schon jemand sein, der drauf aus ist, dass er angebackert wird. Ja, ja. Aber das kommt gar nicht in Frage. Mühe will ich mich nicht unterziehen. Ich verstehe, das kommt auch nicht in Frage, wenn du eine gute Ehe hattest und ihr so lange zusammen wart und ihr habt dann ja auch wirklich sehr viel Sexualität genossen miteinander. Vielleicht kann man das ja auch so sehen, dass man sich darüber freut, dass man das hatte. Und ich hatte immer einen Eindruck, macht ihr so irgendwie, macht ihr nicht direkt Spaß, aber sie hat es über sich ergehen lassen. Ja, aber siehst du mal, wenn sie 40 Jahre, das über sich hat ergehen lassen, dann hat sie ja auch wahrscheinlich jetzt ein Recht zu sagen, nun langt's auch. Nun ist Schluss, nun habe ich keine Lust mehr. Du lass mich in Ruhe, wir haben eine gute WG und wir sind ein gutes Team, wir beiden, aber lass mich damit zufrieden. Hat sie auch ein Recht zu, finde ich. Okay. Und du musst es hinnehmen. Das ist halt so. Naja, ist gut. Ich meine, da wollte ich ja mal einen Rat vom Außenstehenden haben. Ne? Und wenn du jetzt sagst, finde dich damit ab. Ja. Glaube ich, muss man so sagen. Ja. Also muss man sich mal vielleicht da irgendwie an eine Prostituierte wenden, wenn man irgendwie den Bedarf hat, jemanden anzufassen oder ich finde es wirklich erstaunlich, dass du mit 85 noch so vital bist diesbezüglich, dass du sogar an eine Prostituierte denkst. Ja. Warst du immer schon so ein Recke, so ein Hengst? Immer schon, früher auch? Nein, um Gottes Willen, ich war ja kein Dollarhirsch und sowas. So war es nicht, aber für mich gehörte das eben dazu, dass man da ab und zu mal Sex hat, nicht? Ja. Das hatte ich unter der Ehe mir vorgestellt. Ja, so war's, so gehört es ja eigentlich auch dazu. Ja. Ja, sicher, ne? Lieber Heinz. Also gut, da kommen wir leider nicht weiter. Tut mir leid. Jedenfalls kein weltumwälzende Erkenntnisse, die dagegen sprechen, dass man da irgendwas unternehmen kann. Ich wünsche alles Gute. Schön, dass du angerufen hast. Hat mich gefreut. Okay. Auf Wiederhören. Dann danke ich nochmal. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss, denn. 1.38 Uhr haben wir, falls es euch interessiert. Hier ist Regina. Regina ist 40. Hallo, Regina. Hallo. Hallo, Regina. Über was reden wir beide? Es geht um die Weiblichkeit von mir. Das ist so, ich hatte im Januar dieses Jahr eine große OP. Ich hatte Gebärmutterhalskrebs. Ja. Und da wurde mir die Gebärmutter, der Gebärmutterhals und einige Lymphknoten entfernt. Mhm. Hatte danach, nach der OP, das war eine große OP mit 3 Stunden, kamen danach andere gesundheitliche Schmerzen hoch, also Verdauung und Blase. Mhm. Und konnte mich gar nicht mit dem, was mit mir geschehen war. Und ich habe mich von Anfang an eigentlich von innen heraus gegen diese OP gewehrt. Mhm. So, weil du auch das Gefühl hast, das hört man ja öfters bei Frauen, die eine solche Operation hinter sich haben, dass du ja dich als Frau gar nicht mehr wirklich fühlst. Genau. Mhm. Und ich eben durch diese anderen Probleme, die dann aufkamen mit Verdauung und dem ganzen Zeug und die Schmerzen nicht gehen können, hatte ich da zu tun und habe das immer noch verdrängt mit dieser OP, was mir da widerfahren ist. Und so im Laufe der, ja, in den Frühling hinein, ich konnte bis März gar nichts tun, weder laufen noch sonst was, ohne Schmerzen zu haben. Und dann kam der Frühling, dann konnte ich wieder raus, durfte noch nichts tun von den Ärzten, ja, also nichts heben und. Ja. Hat bis heute weitere körperlichen Folgen nach sich gezogen, aber das ist ein anderes Thema. Und hat sich denn die Verdauung, geht das wieder mit der Blase und dem das Darm? Das geht wieder. Das funktioniert wieder so wie früher. Einwandfrei. Nur die Muskulatur hat abgebaut, jetzt macht der Rücken Probleme. Aber dann dachte ich, ja okay, nach außen hin habe ich mich immer als eine Frau gegeben und so getan, als wäre ich eine Frau. Also ich bin ja Frau. Du bist ja auch eine Frau. Aber ich habe komplett verdrängt, was mir widerfahren ist, dass mir die Gebärmutter weggenommen wurde. Ja. Und dann wurden mir immer wieder beim Spazierengehen, sah ich Frauen mit Kinderwagen und Kleinkinder. Ich habe einen Sohn von 16. Und dann habe ich gemerkt, wie es in mir es kam eine ganz tiefe Traurigkeit hoch, auch jetzt noch, wenn ich dran denke. Nun bist du ja, ich sag mal, für diesen Fall, sag ich mal, Gott sei Dank schon 40 Jahre alt und du hast ein Kind. Ja. Das wäre nun noch viel dramatischer wahrscheinlich, wenn du 20 wärst und das wäre passiert. Mit Sicherheit. Also ich denke, für die Frauen muss das katastrophal sein. Genau, ganz genau. Bist du in einer Beziehung? Nein. Nein, ich lebe schon länger alleine mit meinem Sohn. Könntest du dir jetzt auch in der Situation oder vielleicht nicht gerade jetzt im Moment, aber in absehbarer Zeit eine Form von Sexualität auch wieder vorstellen? Habe ich auch mal überlegt. Das macht mir schon allein der Gedanke, weil ich nicht weiß, ich habe in Foren geguckt, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt und macht mir ganz ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst. Ich muss dich mal was ganz Intimes fragen, was ich als Mann nicht weiß. Wenn man mit einer Frau schläft, die eine solche Operation hinter sich hat, merkt man das als Mann? Spürt man das? Laut dem, was ich jetzt im Internet und über Bekannte aus dem Internet, die ich kennengelernt habe, es gibt Männer, die spüren es und andere spüren es nicht, aber prozentual die meisten spüren es. Spürst du es denn, wenn du mit dem Finger das betastest? Ja. Das spürst du? Ja. Wie fühlt sich das, kann man wahrscheinlich schwer erklären. Kann man schwer erklären, das ist wie ein Leerraum. Ich kann es auch nicht so richtig in Worte fassen und schon allein, wenn ich dran denke an das ganze Thema, macht mir das alles immer noch nach wie vor ein Stück weit Angst. Das ist ja eine tief subjektive und emotionale Geschichte, die du da erzählst und auch erlebst. Ja. Wenn man jetzt mit der Ratio rangeht, bist du natürlich genauso eine wertige, wertvolle Frau wie vorher auch. Da ist jetzt ein Organ entnommen worden aufgrund einer schweren Erkrankung, aber das ändert nichts an deinem Frausein. Das sagt die Ratio, die Vernunft. Aber ich verstehe schon, dass du, das ist ja so ein bisschen ähnlich, wenn Männer sich sterilisieren lassen, dass sie das Gefühl haben, keine Männer zu sein, obwohl sie Männer sind, man gar nicht überreden muss. Ich denke schon auch, dass bei Frauen, die mit Brustkrebs zu tun haben oder dass sich da die Brustgröße dann verändert, was es da gibt, wenn ein Tumor wächst, dass die eine doppelt so groß wird, dass es für die dann noch schlimmer sein könnte, weil die anderen von außen das sehen. Bei mir sieht man ja nicht. Jetzt lass mich aber bitte mal, bevor wir nochmal auf diese seelische Notlage zurückkommen, wie geht es dir gesundheitlich? Also was ist mit dem Krebs? Der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Ich war da noch zur Nach-, also man muss ja regelmäßig alle 3 Monate zur Nachkontrolle. Da ist auch nichts mehr. Die haben mir ja insgesamt 27 Lymphknoten entfernt, im kleinen Becken links und rechts. Und ich habe von Anfang gesagt, lasst mir die bitte drin, da ist nichts. Weil ich mich wirklich mit Händen und Füßen gegen diese OP gewehrt hätte. Hätte ich kein Kind, hätte ich mich nicht operieren lassen, sage ich auch heute noch zu den Ärzten. Aber Regina, ich finde das ein bisschen Wahnsinn. Du hast dich mit Händen und Füßen gegen diese OP gewehrt, die dir offensichtlich das Leben gerettet hat. Ja, klingt kurios. Konntest du da nicht mit deiner Vernunft gegensteuern? Es geht um meine Gesundheit. Es geht darum, dass ich lebe. Die Alternative ist, dass du vielleicht in kürzester Zeit schwerst erkrankt worden wärst und stirbst. Eben, das war blöd. Klar, war wirklich blöd, dieses Denken. Aber ich kam nicht mehr damit klar. Das war kurz vor Weihnachten letztes Jahr bekam ich diese Diagnose und da wurde ich auch noch 40 darauf. Und dann brach eine Welt für mich. Das ist eine, ich verstehe natürlich schon, das ist eine Zäsur in deinem Leben. Das ist ganz klar. Aber hilft dir denn nicht ein wenig auch die Freude, dass du die Krankheit besiegt hast? Das ja, auf jeden Fall. Das ist doch das Tolle, das Spektakuläre. Weil nach der OP, ich weiß nicht wie viele Tage nach, ich war glaube ich 12 Tage im Krankenhaus, kam dann irgendwann der operierende Arzt und sagte mir, es ist alles in Ordnung, die Lymphknoten waren komplett frei. Und dann war für mich klar, ich habe diese Krankheit weg. Du brauchtest dann also auch keine Chemotherapie mehr machen? Nein. Die haben mir zwar zu einer Bestrahlung geraten, für den Fall, dass eventuell irgendwann mal in irgendwie vielen Jahren was kommen könnte, das habe ich dann aber abgelehnt. Und habe dann nur zu meinem Arzt gesagt, wenn Sie mitgehen, dann gehe ich. Weil bei Ihnen, keiner lässt sich bestrahlen für den Fall, dass irgendwann in x Jahren mal was kommt. Das tue ich meinem Körper dann nicht an. Damit kann ich aber gut leben, weil bis heute, bis zur letzten Nachuntersuchung, ist es alles völlig frei und in Ordnung. Glaubst du denn nicht auch, dass der beste Weg wäre, mit diesen schweren seelischen Problemen, die ja nun offensichtlich sehr schwerwiegend bei dir sind, dass du da therapeutische Hilfe brauchst? Ich habe mir das mal überlegt. Sie haben ja auch, also die Ärzte selber im Krankenhaus haben nichts gesagt, weder mit Lymphdrainagen noch sonst was. Das muss man ja alles selber, da kriegt man ja nichts. Und mein damaliger Frauenarzt, der ist jetzt in Rente, der sagt, hatte mich gefragt, ob man mir geraten hat, eine Kur zu machen. Zum Beispiel, ja. Das haben die im Krankenhaus nicht gesagt. Er hat mir das offen gelassen und sagte, ich könnte gerne das beantragen, er würde mir helfen. Das musste ich ablehnen mit der Begründung, wenn ich von meinem Zuhause weg muss oder weg kann. Also für mich klingt das dann als ein Muss. Kann ich vom Kopf her nicht frei werden, ich kann nicht abschalten, weil ich mit meinen Gedanken immer bei meinem Sohn bin und bei meiner Familie. Da okay, komme ich nicht frei von. Okay, kann man ja auch respektieren, aber du könntest ja was Ambulantes machen. Das habe ich mir jetzt letzte Woche überlegt. Unbedingt. Weil ich komme nicht mehr klar mit. Wie du das jetzt für mich schilderst, finde ich, du bist prädestiniert für eine gute Psychotherapie nach diesem Eingriff. Ich dachte dann auch im Sommer, ich ziehe mein Kleid an. Ich habe lange Haare, ich ziehe ein Kleid an, ich gehe raus. Aber das macht mich nicht, ich werde dadurch nicht automatisch für mich selber mehr Frau. Du schaffst das nicht alleine. Schaffe ich nicht mehr. Nee, schaffst das nicht alleine. Ich höre es schon. Du musst das machen. Und ich bin sicher, die Erfolgsaussichten sind sehr hoch. Dass du, wenn du in einen gut, wahrscheinlich am besten zu einer guten Therapeutin gehst, einer Frau, dass man das gut aufarbeiten kann. Mhm. Vielleicht auch kombiniert mit einer Selbsthilfegruppe, müsste man mal überlegen, dass du mit anderen Frauen zusammenkommst, die das auch hinter sich haben. Ich habe eine sehr nette Psychologin heute nach dir, die Elke. Ja. Sehr erfahrene Frau, die auch ganz lange hier schon bei mir arbeitet. Ich möchte, dass du dich mit ihr jetzt berätst, welche Therapie du machen solltest, wann und mit den Selbsthilfegruppen und all die ganzen Sachen, die man klären muss. Aber dass du was machst, finde ich, ist ganz wichtig. Ja, weil mein Leben und meine Familien, also meine kleine Familienstruktur mit meinem Sohn und meinem Hund liegt mir am Herzen und ich alle im Umfeld merken, wie ich leide und auch das, was ich jetzt habe, ist kein körperlicher Schmerz, was mir zwar mein Körper zeigt, aber es kommt nicht von meinem Körper. Es muss was geschehen. Ja. So, Regina. Das nächste, was geschieht, ist, dass du bitte auflegst und dann wirst du von uns zurückgerufen. Dankeschön. Von Herzen alles Gute und viel Erfolg wünsche ich dir. Dankeschön. Gerne. Tschüss. Tschüss. Alex ist hier. Ja, hallo Jürgen. 33. Ja, noch. Samstag wirst du 34. Hey. Also bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, muss ich ja sagen, wie lange machst du deine Sendung jetzt? Seit 1995. Also das heißt, viele, viele Jahre. Viele, viele Jahre, genau. Wir zwei haben schon mal telefoniert. Sag bloß, wie lange ist es her? 16 Jahre. 16 Jahre? Ja. Da warst du ja noch ein kleiner Kerl. Genau, ich war 18. vielleicht kannst du dich daran erinnern, es war die Weltmeisterschaft der Damen im Handball in dieser kleinen hessischen Stadt, wo ich eine Spielerin der Elfenbeinküste kennengelernt habe. mit der ich dann ja auch ein bisschen näher gekommen bin und die dann im Viertelfinale in Paris waren und ich eigentlich hinterherreisen wollte. Beim besten Willen. Du hast mir ganz doll Mut gemacht, ich habe es zwar nie gemacht und ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, irgendwann rufe ich dich nochmal in der Sendung an und erzähle dir, dass ich sie nie wieder gesehen habe. Also beim allerbesten Willen, ich kann mich nicht daran erinnern. Macht doch nichts. Aber das weißt du, wenn ich dich gerade so im Fernseher sehe, ja. Eines fällt mir auf, du hast dich bis auf die Jacke damals nicht verändert. Ah, naja, komm, du schmeichelst mir. Das ist aber nicht so, trifft nicht ja, so ja, zu. Ja, das ist nun mal die Wahrheit. Und ich gucke mich an dem Spiegel, die Geheimratsecken gehen bis in die Kniekehle, bin Vater, bin verheiratet und ja, irgendwann, wenn wir uns vielleicht mal so über den Weg laufen, verrätst du mir dein Geheimnis. Aber du hattest noch einen anderen Grund anzurufen, oder? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also ich habe eben schon sehr, sehr schöne Gespräche also mit deiner Redaktion geführt. Und ja. Es ist halt so, dass übernatürlich, ich bin halt eigentlich gar nicht so derjenige, der daran glaubt, aber bin seit vielen, vielen Jahren in Rettungsorganisationen tätig. Mhm. Und aufgrund einfach der vielen, vielen Jahre auch viel Leid sehen müssen und eben auch... Bist du Sanitäter oder Arzt? Nee, Arzt nicht, aber Sanitäter und in erster Linie auch Feuerwehrmann. Ach so. Freiwillig. Mhm, ja. Also den Piepser neben Bett stehen, sehr zum Leidwesen meiner Frau. Das glaube ich. Wenn dann nachts um 2 losgeht. Ja, ja. Und die Durchsage kommt, schwerer Verkehrsunfall, eingeklemmte Person, Menschenleben in Gefahr. Ich habe tatsächlich seitdem immer die Erfahrung gemacht, dass mich also jeder Tote innerhalb von 2-3 Tagen danach im Traum nochmal besucht hat und sich verabschiedet hat. Ach. Wie viele Jahre machst du es? Also fast direkt nach unseren Telefonaten habe ich damit angefangen. Ich glaube mit 19 oder so. Ja. Mittlerweile fast 34 sind das nun schon einige Jahre und dementsprechend... Hast du sehr viele Tote erlebt? Sehr viele Tode erlebt? Ich sag mal so, es klingt ein bisschen makaber, aber man hat irgendwann dann, als die große 5 davor war, also mit den 50, irgendwann aufgehört zu zählen. Mhm. Was sind das so für Unfälle, die du siehst? Viele Motorradfahrer und in erster Linie ja ganz viele Verkehrsunfälle. Ja, also gerade mit den eingeklemmten Personen. Mhm. Kannst du vielleicht mal den erzählen oder einen erzählen, der dich besonders mitgenommen hat? Also einen, an den ich mich besonders erinnern kann, das war mit einer der ersten, der mich gar noch nicht in den nicht aus dem aktiven Dienst raus, sondern ich war zivil unterwegs, war auf dem Weg nach Kassel. Mhm. Und sah plötzlich ganz, ganz viele Warnblinkanlagen und sah ein Motorrad im Graben liegen, wo sich noch die Reifen gedreht haben. Mhm. Und bin dann hin, also es ist wie immer, alle mit hoch erhobenen Händen und rennen durch die Gegend und wissen erstmal nicht, was zu tun ist. Und ich habe dann relativ schnell versucht, Kleinkopf zu bewahren und die wichtigsten Maßnahmen einzuleiten. Und das war so, es war ein Motorradfahrer, der ziemlich frontal vor einem Eiswagenlaster geknallt ist. Mhm. Und der dann da auf der Wiese lag. Und man hört das relativ schnell, wenn dann anfängt, so die Lunge voll zu laufen mit Blut. Mhm. Das klingt wirklich wie eine Cappuccino-Maschine. Es klingt makaber, es ist tatsächlich so. Mhm. Und das war so das erste Geräusch, was mich wochenlang nicht losgelassen hat. Und das zischt dann so. Damals bitte? Das zischt dann so. Ja, nicht nur zischen, es geht so richtig so. Also es ist ein Geräusch, wenn du es einmal gehört hast, das vergisst du nicht. Mhm. Und letztendlich war es halt so, da ich damals noch relativ neu in der ganzen Geschichte war, habe ich natürlich auch allen, die mit waren, mit ihm meine Telefonnummer gegeben und wenn irgendwas ist, meldet euch bei mir. Mhm. Und er ist am gleichen Tag noch verstorben und einen Tag später ist letztendlich kam ein Anruf und da war die Familie dran. Mensch, du hast ihn ja als letztes gesehen und das, man muss dazu sagen, es war halt deutsch, halt italienisch. Mhm. Das heißt also auch relativ enge Familienbande, große Familienbande. Und ich bin dann einen Tag später hingefahren und da saßen wirklich 16 Leute um den Tisch, die mich ausgefragt haben, wie denn tatsächlich so seine letzten Minuten seines Lebens waren. Und wie hart für dich? Es war sehr hart. Also Es kam dazu, er hat sich kurz vorher selbstständig gemacht, das heißt, die Familie hatte Schulden. Ja. Er hatte zwei 13-jährige Töchter, die also Zwillinge, und die dann auch noch die Bilder von ihm im Arm hatten. Und das war eine Geschichte, die hat mich sehr, sehr lange beschäftigt. Ist dir denn dieser Mann auch im Traum erschienen? Alle. Alle? Alle. Alle, die weit über 50, über 50 hast du aufgehört zu zählen, sagst du, die erscheinen dir immer zweimal im Traum noch, zwei Tage danach? Zwei, drei Tage danach erscheinen sie mir im Traum und es gibt nochmal so eine Art Abschied. Und, wie erscheinen die dir im Traum? Also sehr, ich bin eigentlich ein Mensch, der gar nicht wirklich so diese normalen Träume, die alle so erzählen, so kurz vorm Einschlafen, ich gehe spazieren und verfehle eine Stufe und zuck dann so. Hm. Was dir so viele erzählen, das habe ich gar nicht. Ich träume, aber ich erinnere mich nicht. Aber gerade wenn diese Dinge passieren, das ist der einzige Punkt, wo ich mich erinnere. Und aber vielleicht ist das auch die Form deines Gehirns, mit diesen Dramen umzugehen und die Dramen zu verarbeiten. Das ist durchaus möglich. Also aber interessant ist natürlich, dass jeder Todesfall oder jeder Tote dann auch zweimal im Traum erscheint, ist auch schon merkwürdig. Findest du es ein bisschen gruselig sogar? Nee, gar nicht. Gar nicht. Weil es sind absolut liebenswerte Begegnungen. Mhm. Also ich bin zum Beispiel auch kein wahnsinnig religiöser Mensch. Mhm. Aber gerade wenn diese jungen Menschen dann irgendwo ihr Leben, ich sag's jetzt mal wirklich so ganz krass, ihr Leben in irgendeinem Straßengraben oder auf irgendeinem Stückchen Teer aushauchen, weißt du, wenn du so 18-Jährige, 19-Jährige hast, wo der Notarzt dann sagt, entweder Crashrettung oder ihr könnt euch ganz, ganz viel Zeit lassen beim Rausschneiden. Also Crashrettung heißt, du hast noch irgendwo die vage Möglichkeit, ein Leben zu retten. Mhm. Dann wird gar nicht mehr darauf Rücksicht genommen, ob du beim Retten letztendlich dafür sorgst, dass er irgendwann im Rollstuhl landet, sondern einfach, es geht nur noch mal das lange Überleben. Also. Oder der Notarzt sagt, du hast ganz, ganz viel Zeit. Dann ist dir sowieso klar, dass derjenige verstorben ist. Also ich mag mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wenn du so viele Jahre in diesem Job arbeitest, im Rettungsdienst, musst du ja eine unvorstellbare Anzahl von grauenerregenden Eindrücken schon verarbeitet haben. Ja. Wie, abgesehen jetzt von diesen Träumen, wie gehst du damit um? Also ich habe früher sehr viel darüber geredet. Und habe für mich dann aber immer wieder gemerkt, okay, das Reden alleine, das bringt dich nicht weiter. Und ich meine, wir haben ja natürlich nach solchen Einsätzen immer die Möglichkeit, es wird in der Regel immer ein Notfallseelsorger mit alarmiert. Das sind in der Regel evangelische oder katholische Geistliche. Okay, dann redet man so ein bisschen rüber. Aber irgendwann ist man allein zu Hause und hat die ganzen Erinnerungen im Kopf. Und dann fängst du entweder fängst du an, du wirst komplett Meschugge. Oder du denkst halt darüber nach, wenn du im Schnitt pro Jahr 100, 110 Einsätze hast, bei wie vielen dieser Einsätze hast du die Möglichkeit gehabt zu helfen. Mhm. Und das ist eben so die andere Geschichte, wenn du dann so, ich sage jetzt einfach mal an einem Tag der Woche, deine Übungsstunden hast, du musst das ganze Szenario, so makaber es ist, ja auch immer wieder üben, damit es klappt, um Leuten zu helfen. Und wenn dann Leute, denen du helfen konntest, zu diesen Übungsstunden kommen und letztendlich sagen, Mensch, und genau dafür hat es sich gelohnt, dass ihr übt und bringen Blumenstrauß mit oder laden dich zum Essen ein. Klar, dann hilft dir das. Das hilft schon, ja. Aber dennoch, hast du nicht vor jedem Einsatz Angst, wieder noch grauenhaftere Bilder zu sehen? Also ich sag mal, wenn ich so mit dir jetzt gerade darüber rede, ja. Wenn ich einfach abends ins Bett gehe und nachts der Piepser schrillt, dann ist es einfach so. Da funktionierst du. Du spulst ein Programm. Ja, verstehe. Tatsächlich. Ja. Also der Piepser geht los, du wartest, also man muss ja kurioserweise sagen, dass nicht alle Sachen tragisch sind, dann kommt ja auch so die natürliche Faulheit des Menschen durch, wenn dann die Alarmmeldung einfach heißt Ölspur, ja, dann weißt du ganz genau, nachts um drei möchtest du nicht aufstehen und irgendwie mit irgendwelchen Bindemitteln da auf der Straße rumschrubben, dann überlässt du das gerne jüngeren Kameraden, die ganz gerne nochmal mit Blaulicht fahren möchten, aber wenn dann solche Meldungen kommen, wie Menschenleben in Gefahr, dann funktionierst du. Was meinst du, du wirst jetzt in Kürze 34, wie viele Jahre kann man so einen Knochenjob, bis zu welchem Alter willst du das noch machen? Also ich sage mal ganz ehrlich, die grundsätzliche Frage ist ja erstmal, warum mache ich es? Und da sage ich, ich habe vom Leben, von meinen Mitmenschen, von meiner Familie unheimlich viel geschenkt bekommen. Mhm. Also schönes Leben, tolle Frau, tolles Kind, ein super Kind, 18 Monate oder 19 Monate, er ist echt wirklich ein Traum, hat schon mehr Haare als der Papa. Und für diese ganzen Geschenke sage ich, möchte ich es eigentlich so lange machen, wie ich es kann. Um was zurückzugeben, dem Leben etwas zurückzugeben. Okay, ja, natürlich, dem Leben was zurückzugeben. Ja. Und ich meine, es besteht ja nicht darin, ich sag's jetzt mal ganz grob, Leichen aus Autos zu schneiden. Es besteht auch darin, Leben zu retten. Das Leben zu retten, aber auch Kameradschaften zu pflegen. Mhm. Also es gibt ja immer so die Geschichte, dass viele sagen, ja, Feuerwehr, das hat ja nur was mit Trinken zu tun. Also ich habe so viele Umzüge hinter mir, wo sie alle für mich da waren. Alex, ich muss ganz unhöflich sein. Du weißt, die Sendung ist jetzt rum. Es hat mich sehr gefreut. Da ist was Rotes links von dir. Es hat mich sehr gefreut, dass du nochmal angerufen hast. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Mach's gut. Dir auch. Tschüss. In der Technik, Patricia Unger. Morgen sind wir wieder da mit der freien Themennacht. Bis dahin. Tschüss.